بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, wir haben letztes Mal einen Hadith angefangen von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, in dem er gesagt hat, wer von euch das Übles sieht, der soll es beseitigen. Und das heißt wortwörtlich, der soll es mit seiner eigenen Hand beseitigen. Und wenn er das nicht kann, dann soll er es mit wortwörtlich heißt, mit seiner Zunge beseitigen. Gemeint ist, er soll etwas sagen, damit es beseitigt wird. Und wer das auch nicht kann, der soll es wenigstens mit seinem Herzen verabscheuen, denn das ist das Mindestmaß an Iman. Das Mindestmaß an Iman. Dieser Hadith, liebe Geschwister, darüber haben wir letztes Mal angefangen zu sprechen. Und wir hatten gesagt, dass dieser Hadith hat auch einen Grund gehabt. Viele Hadithe, liebe Geschwister, oder einige Hadithe, die Sahaba radiallahu anhum uns überliefern, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die haben sie nicht einfach so erzählt, dass sie einfach irgendwo saßen und den Leuten gesagt haben, kommt, ich erzähle euch, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und dann erzählt er eine Sache, zweite Sache, dritte Sache, vierte Sache, fünfte Sache und so weiter. Sondern die Sahaba radiallahu anhum haben öfter ein Hadith erst erzählt, wenn es einen Anlass dazu gab. Erst dann haben sie sich daran erinnert, der Prophet hat das und das gesagt in dieser Situation. Und dazu gehört auch der Hadith, den wir uns heute unterhalten, ist der Hadith von Abu Sa'id al-Khudri. Er saß nämlich bei einem Eid-Gebet bei Ram. Und normalerweise beim Eid-Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zuerst das Gebet verrichtet und danach die Khutba gehalten. Weil die Khutba, der Khutba zuzuhören, ist eine Sunna. Aber das Gebet zu verrichten, das soll jeder mitmachen, auf jeden Fall. Und wenn es jetzt umgekehrt wäre, erst die Khutba und dann das Gebet, dann würde sich jeder verpflichtet fühlen, zu bleiben, bis die Khutba fertig ist, damit er beten kann. Wie beim Jum'a. Ja? Aber da das eine wichtiger ist als das andere, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zuerst angefangen mit dem Gebet und danach mit der Khutba. Und so konnte jeder, der da bleiben möchte, da bleiben, zuhören, und jeder, der nach Hause gehen wollte, durfte nach Hause gehen. Und als Abu Sa'id radiallahu ta'ala anhu einmal in einer Eid-Gebet war, da hat der Imam das umgekehrt gemacht. Er hat angefangen mit dem Eid, mit der Khutba, und danach hat er das Gebet gemacht. Und daraufhin ist ein Mann aufgestanden und hat ihm ins Gesicht gesagt, das ist falsch, was du machst. Also sinngemäß, der Prophet hat das nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam, so wie du es gemacht hast. Erst beten, dann Khutba. Du machst es falsch. Daraufhin hat Abu Sa'id radiallahu anhu, der Überlieferer dieses Hadiths, gesagt, was den Mann da angeht, der das gesagt hat, der hat seine Pflicht erfüllt. Der hat seine Pflicht erfüllt. Warum? Weil er hat etwas Übles gesehen, Munkar. Er hat gesagt, alles, was islamisch übel ist, ist ein Munkar. Und er hat darüber gesprochen. Und dann sagte Abu Sa'id radiallahu ta'ala anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer etwas Übles sieht, der soll es beseitigen. Wer nicht kann, dann soll er es wenigstens sagen. Und wenn er auch nicht kann, dann soll er es mindestens im Herzen verabscheuen. Und das ist das Mindestmaß an ihm. Deswegen hat dieser Hadith einen Anlass gehabt. Ein Sabab. Und was in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, wichtig ist zu sehen, wie die Sahaba radiallahu ta'ala anhum das verstanden haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Das heißt, guckt mal, was hat denn der Mann eigentlich falsch gemacht? Er hat gebetet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Er hat Khutba gehalten, wie er Khutba gehalten hat. Er hat nur die Reihenfolge umgedreht. Mehr hat er nicht gemacht. Das Gebet ist, wie es ist. Mit Allahu Akbar beginnt es, mit Assalamu alaikum beendet es. Aber die Reihenfolge war nicht entscheidend. Und das hat der Sahabi und dieser Mann schon als Munkar, als üble Sache bezeichnet. Und deswegen, liebe Geschwister, man könnte auch kommen und sagen, es war doch gar nicht so schlimm. Was ist das Problem? Muss man deswegen direkt aufstehen und dem Mann ins Gesicht sagen, dass er was Falsches gemacht hat? Und so weiter und so fort. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas vorgemacht hat, gerade wenn es um Ibadat geht, gerade wenn es um Gottesdienste geht, dann muss man das genauso machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und man darf nicht mit seinem Verstand denken, es ist doch egal, wenn man es anders macht. Nein, die ganzen Ibadat, liebe Geschwister, die ganzen Ibadat sind uns vorgegeben, weil wir wissen ja gar nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns mag und von uns nicht mag. Deswegen, was Allah mag und nicht mag, das wissen wir durch die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat nicht akzeptiert, weil man etwas verdreht hat und vertauscht hat. Und deswegen ist das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern man macht die Ibadah genauso wie es. Guck mal, was ist denn, wenn jemand was hinzufügt sogar? Also jetzt die Person hat nur was gedreht, eine vor dem anderen. Und was ist, wenn jemand auch noch etwas hinzufügt? Das ist sicherlich noch etwas Schlimmeres als das. Ja. Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, haben wir bestimmte Dinge gelernt. Und wir haben dann, also sind wir stehen geblieben beim letzten Mal, haben gesagt, dass es gibt Bedingungen. So etwas zu sagen, etwas zu tun, wenn du jemanden siehst, der etwas Übles macht, dass du das ihm ins Gesicht sagst, dass er das nicht mehr machen soll und dass es falsch ist und verboten ist, haben wir gesagt, muss man dafür 5 Bedingungen erfüllen. Und das sind 5 Bedingungen, liebe Geschwister, die sind nichts Besonderes. Die sind also ganz selbstverständlich, aber man muss sie trotzdem einmal erwähnt haben, damit man also keinen Fehler macht. Das erste ist einmal, und das ist vielleicht eines der wichtigsten Sachen, wenn wir sagen 5 Bedingungen, dann bedeutet das, alle 5 Bedingungen müssen eintreffen. Wenn eine von diesen 5 Bedingungen nicht eintrifft, dann darfst du nicht der Person sagen, Achi, was du machst, ist haram, hör damit auf. Die erste Bedingung, die wir gesagt haben, ist, man muss wirklich wissen, dass das, was die Person gemacht hat, auch wirklich haram ist. Damit du nicht einer Person etwas vorwirfst, das sie getan hat, was eigentlich gar nicht verboten ist. Beispielsweise, du siehst jemanden, du siehst einen Mann, wie er eine bestimmte Frau umarmt und ihr die Hand gibt und sie auch noch auf die Backe küsst. Und dann gehst du zu ihm hin, weil du nicht weißt, wer diese Frau ist, und sagst, ach, sowas darf man nicht machen, das ist verboten, weiß nicht was. Und nachher stellt sich heraus, das war seine Tante, das war seine Mutter, das war seine Schwester, das war seine Tochter, das war wer auch immer, seine Milchschwester. Das alles kann das gewesen sein. Und dann hast du ihm sozusagen etwas übel genommen, was eigentlich gar nicht verboten wäre für ihn zu tun. Die zweite Bedingung ist, dass die Person, die du siehst, dass sie etwas Bestimmtes tut, zum Beispiel, du siehst ein kleines Kind, geht in den Frauenbereich. Wenn du ein kleines Kind siehst, das in den Frauenbereich geht, dann darfst du das diesem Kind erst übel nehmen, wenn dieses Kind auch wirklich alt genug ist. Weil wenn es noch nicht die islamische Reife erreicht hat, dann kannst du ihm nicht sagen, was du machst, ist haram. Und du kannst auch nicht einer Frau übel nehmen, wenn sie sich ohne Hijab sehen lässt vor jemandem, der noch der sehr klein ist, zum Beispiel 7 oder 8 Jahre alt oder noch älter. Je nachdem, Hauptsache die islamische Reife noch nicht erreicht. Die dritte Bedingung ist, dass man sich sicher sein muss, dass diese Person, dass es auch wirklich etwas Verbotenes getan hat in dem Sinne. Es kann ja sein, dass sie es nicht gewusst hat. Es kann sein, dass sie gar nicht gewusst hat, dass es haram ist. Es gibt viele Leute, die wissen bestimmte Dinge nicht. Es gibt viele Leute, die wissen bestimmte Dinge nicht. Zum Beispiel manche Leute denken, dass solange ein Fleisch nicht Schweinefleisch ist, dann ist es halal. Dabei, und sie wissen nicht, es gibt andere Tiersorten außer dem Schwein, das Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam auch verboten hat. Und er isst und isst und isst. Und er weiß nicht, dass das verboten ist. Du siehst, dass er ist, aber du weißt nicht, du bist dir nicht sicher, dass er weiß, dass es auch verboten ist. Insofern, in diesem Fall gibst du ihm natürlich einen Ratschlag, du weist ihn darauf hin, aber du kannst ihm nicht sagen, du machst etwas Verbotenes. Außer wenn du damit meinst, dass er damit aufhören soll, weil es an sich verboten ist, darfst du natürlich. Aber du kannst ihm nicht übel nehmen, bevor du nicht weißt, dass er diese Sünde auch wirklich begeht. Aber wie gesagt, du sollst ihm natürlich sagen, dass das nicht in Ordnung ist, damit er das weiß für die Zukunft. Die nächste Bedingung ist, liebe Geschwister, dass man, wenn man jemandem etwas übel nimmt, wenn du zu jemandem sagst, pass auf, das ist verboten, mach das nicht, dann bist du nur dazu verpflichtet, wenn du auch keinen großen Schaden davon trägst. Das heißt, wenn du Angst hast, dass du einen immensen Schaden bekommst, erträgst, weil du dieser Person etwas Schlimmes gesagt hast, dann Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet dich auch nicht dazu, das zu dieser Person zu sagen. Ja? Also wenn du zum Beispiel Angst hast, dass du meinetwegen, du siehst du hast zum Beispiel deine eigenen Eltern und deine eigenen Eltern, sie machen etwas, was haram ist. Zum Beispiel, die hören zum Beispiel Musik und du sagst ihnen das direkt und du wüsstest oder du hättest Angst davor, dass sie dich rausschmeißen aus dem Haus und du weißt, dass sie das wirklich so etwas machen würden, weil sie es zum Beispiel schon mal mit dir gemacht haben aufgrund von Sachen, die viel weniger schlimm sind, dann in diesem Fall brauchst du das deinen Eltern auch nicht zu sagen, damit du nicht aus dem Haus geschmissen wirst. Aber vielleicht gibt es andere Methoden, das ihnen beizubringen, wie wir inshallah sehen werden. Denn wir reden jetzt nur davon, ob man es sagt oder nicht sagt. Wir reden nicht davon, wie man es sagt. Das Wie, das ist ein Thema für sich. Da müssen wir inshallah, versuchen wir aber auch darüber ein bisschen auch zu sprechen. Dann die letzte und fünfte Bedingung ist, liebe Geschwister, die ist sehr logisch. Was bringt es, wenn ich jemandem etwas verbiete und nachher passiert etwas, was viel schlimmer ist als das, was er eigentlich getan hat. Vielleicht ist eine Person, wo du weißt, er reagiert überempfindlich auf Dinge, die man ihm mitteilt. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, ist mir egal, ich sage ihm trotzdem, dass es verboten ist und mir ist egal, wie er darauf reagiert. Wenn du Angst hast, dass er etwas danach macht, was noch viel schlimmer ist, wie wir letztes Mal auch erwähnt haben, wie manche Personen, wenn du ihnen zum Beispiel sagst, ach, das ist haram, dann zum Beispiel fragt er dich, ja, wer hat das gesagt? Und sagt ihm, der Gelehrte so und so. Und dann sagt er zum Beispiel, ach, diese Gelehrten, die haben doch sowieso keine Ahnung. Ja? Solche Aussagen sind katastrophal und es kann sogar manchmal als Beleidigung der Religion gewertet werden. Und deswegen solche Sachen, also wenn man so etwas befürchtet von einer Person, dann muss man gut aufpassen, wie man das ihr mitteilt. Denn es macht keinen Sinn, dass du etwas, was Schlechtes ist, etwas Schlechtes siehst, du machst es weg und dann kommt etwas, was noch schlimmer ist als die Sache, die vorher schon da gewesen ist. Oder etwas, das genauso stimmt. Das heißt, du beseitigst ein Übel und dann kommt ein anderes Übel an die gleiche Stelle, das genauso schlimm war. Dann, was hast du erreicht? Hast du dadurch gar nichts erreicht, hättest du dir deine Worte oder deine Handlung sparen können. Dann, liebe Geschwister, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann reden wir darüber, über die Art und Weise, wie man einer Person zurechtweist. Wie man eine Person zurechtweist. Warum? Denn ganz wichtig ist, bevor du eine Person zurechtweist und bevor du zu einer Person sagst, ach, Vorsicht, mach das nicht. Frag dich, warum du ihr das sagst. Denn am Endeffekt, dir geht es um die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Dir geht es nicht darum, dich zu präsentieren. Dir geht es nicht darum, der Person zu zeigen, dass du mit ihr sauer bist. Dir geht es nicht darum, den Menschen zu zeigen, ich mache Amr bil Ma'ruf und Nahi an Munkar. Ich fordere zum Guten auf Rufe, gebiete das Gute und verbiete das Schlechte. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du den Leuten zeigst, dass du jemand bist, der die Wahrheit laut und deutlich sagt, ohne Angst zu haben. Es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist. Und das ist das Ziel. Und das ist das Endziel. Aber das Ziel nebenbei, was wir erreichen wollen, ist, dass dieser Bruder, den wir sehen, der etwas Falsches macht, egal was es ist, dass er diese Sache nicht mehr macht. Das ist dein eigentliches Ziel. Du möchtest deinen Bruder, du merkst zum Beispiel, der lügt immer. Oder der verspricht und hält sein Versprechen nicht. Oder er ist unverschämt. Oder er begeht irgendwas, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag. Dein Ziel ist es, dass er diese Sache ablegt, dass er damit aufhört. Wenn du das erreichst, alhamdulillah, hast du dein Ziel erreicht. Und deswegen muss man sich überlegen, wie man das der Person sagt. Und es ist auch nicht wichtig, dass die Person weiß, dass du es ihr gesagt hast. Es kann sein, du sagst es über eine andere Person. Und das, wie Geschwister, das sind verschiedene Methoden, über die man im Einzelnen sprechen kann. Aber erst einmal, dass man überhaupt die Menschen darauf hinweist, dass etwas falsch ist, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Leute Übles sehen und es nicht beseitigen, dann kann es passieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe über sie schickt. Und man darf auf keinen Fall, liebe Brüder, liebe Schwester, den Ratschlag geben, unterlassen, nur weil das zum Beispiel die eigenen Eltern sind oder der eigene Bruder ist oder aus Liebe zu irgendeiner bestimmten Person weist man sie auf etwas Schlechtes nicht hin. Denn wenn sie gestorben ist oder wenn du gestorben bist, dann wirst du niemandem anderen mehr helfen können. Und du hättest ihm in diesem Leben helfen können, indem du ihn darauf hinweist, aber danach ist das nicht mehr möglich. Dann eine ganz wichtige Sache, wenn wir darüber sprechen, wie man das macht. Wie man das macht, liebe Geschwister, da gibt es verschiedene Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über manche Sahaba. Und die möchten wir auch uns im Allgemeinen mal anschauen. Aber ein Grundsatz gilt, den viele Menschen verletzen, wenn sie eine andere Person auf etwas hinweisen möchten. Und zwar, jemandem einen Ratschlag in der Öffentlichkeit vor anderen Leuten zu geben, gilt im Allgemeinen als eine Bloßstellung. Ich sage noch einmal, jemandem in der Öffentlichkeit, das heißt vor anderen Leuten, einen Ratschlag zu geben, gilt im Allgemeinen als eine Bloßstellung. Das bedeutet, wenn ich dir in der Öffentlichkeit sage, Achi, ich empfehle dir, unterlasse das Rauchen, zum Beispiel. Dann hast du ihn bloßgestellt, gerade bei den Leuten, die es nicht gewusst haben. Jetzt weiß jeder, der raucht, und jeder weiß, dass er diese Sache begeht. Ja? Oder Achi, ich empfehle dir, sprich nicht schlecht über deine Geschwister. Wenn du sowas machst in der Öffentlichkeit, dann wissen die Leute, aha, der spricht schlecht über seine Geschwister. Ja? Das heißt, solche Sachen, liebe Brüder, liebe Schwestern, vor anderen Leuten macht man so etwas im Allgemeinen nicht. In Ausnahmefällen ist das sehr wohl der Fall, aber wir reden von der Allgemeinheit, vom Normalfall. Und der Normalfall ist deswegen Normalfall, weil er meistens zutrifft. Und uns interessieren die Ausnahmefälle nicht so sehr. Aber lass uns folgende Überlieferung anschauen. Und zwar Abu Sa'id al-Khudri, der gleiche Überlieferer, über den wir gerade eben den Hadith gehört haben. Erzählt, zu ihm kam ein Mann, Entschuldigung, er berichtet, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und dieser Mann hatte einen Goldring an. Und ihr wisst, dass Gold für Männer ist haram. Also egal, ob es jetzt ein Ring ist, oder ob es eine Kette ist, oder ob es ein Goldzahn ist, oder ob es ein Armreifen ist, oder ob es eine goldene Brille ist, oder ob es ein goldener Stift ist. Gold zu tragen für einen Mann ist haram. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, hat er sich von ihm abgewandt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, du bist zu mir mit einer Stück Höllenglut in der Hand gekommen. Du bist zu mir mit einer Stück Höllenglut gekommen. Und hier sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr streng und hart war mit der Person. Und es gibt auch eine Überlieferung, vielleicht ist das sogar die gleiche, wo die Person dann diesen Ring ausgezogen hat und weggeschmissen hat. Danach hat man, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam weg ist, hat man zu ihm gesagt, möchtest du nicht deinen Goldring wieder nehmen? Du kannst ihn ja nehmen und damit den verkaufen zum Beispiel. Dann sagte er zu ihm, ich werde niemals etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat, noch einmal aufheben. Und das ist sicherlich, liebe Geschwister, die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten erzogen hat. Das ist die wahre Liebe, die sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam empfinden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verabscheut etwas, sie verabscheuen etwas, wollen es nicht einmal mehr anfassen. Aber ihr seht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hart mit ihm umgegangen, um ihm zu zeigen, dass das verboten ist. Aber das kommt, liebe Geschwister, natürlich darauf an, wer diese Person ist, die erstens das sagt und zweitens das getan hat. Denn ihr werdet doch nicht zum Beispiel eine Person, von der ihr wisst, die hat den Islam erst neu angenommen seit 3 Tagen. und er kommt zu dir mit einer Frisur und weiß nicht was und Kette und so, du wirst doch dich jetzt nicht von ihm abwenden und ihm sagen, das Gleiche machen, wie es hier im Hadith heißt. Ja? Weil da kann es passieren, dass diese Person einen falschen Eindruck bekommt. Sondern diese Reaktion macht man in Bezug auf Personen, deren Iman im Islam gefestigt ist und von denen man weiß, dass sie diesen Ratschlag akzeptieren werden. Und von denen man keine Angst hat, dass sie diesen Ratschlag nicht akzeptieren werden. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir einen Hadith sehen, da kann man nicht einfach sagen, dieser Hadith gilt für jede Situation und für jede Person und das ist die Sunna, dass man so handelt und jeder Person gegenüber hart ist. Nein, es gibt Leute, die akzeptieren nicht diese Art und Weise des Umgangs und die wenden sich dann von dir vollkommen ab. Wichtig zu betrachten ist, wer das gemacht hat. Nicht nur mit wem der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, sondern auch, wer das mit diesem Mann gemacht hat. Und das ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ist doch klar, wenn du zum Beispiel einer Person etwas sagst und ihr darauf aufmerksam machst, ach, das ist so und so verboten, mach das nicht, ist nicht das Gleiche, wie wenn der Imam der Moschee auf dem Mimbar etwas den Leuten sagt. Ist nicht das Gleiche. Der Respekt ist nicht der gleiche. Die Leute respektieren einen Imam oder einen Gelehrten oder einen Alim, akzeptieren sie von ihm eher als von einer Person, die sie nicht so gerne mögen. Oder genauso, du akzeptierst lieber von einer Person, die du liebst, mehr als von einer Person, die du nicht kennst. Und warum? Weil du weißt von der Person, die dich liebt, dass sie von dir nur Gutes will. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er liebt seine Geschwister und wir wissen von ihm, dass er nur Gutes will für die Person und dass er keinen Vorteil davon hat. Und dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Ikhlas hat. Das heißt, er sagt das, dass Allah mit ihm zufrieden ist und nicht damit er die Person irgendwie fertig macht. Hudhayfa ibn al-Yaman, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anhu, er berichtet, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat. Das ist jetzt ein Beispiel, wie ein Sahabi umgegangen ist mit einer Person, wenn sie etwas gesagt hat. Und zwar sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam wird nach und nach zugrunde gehen. Der Islam wird nach und nach zugrunde gehen, aussterben, immer weniger werden, am Ende der Zeit. Er sagte, genauso wie Verzierungen an einem Kleid auch nach und nach abfallen. Wenn man es frisch kauft, das Kleid, da sind schöne Muster drauf, nach einer Zeit, die Sachen, die drauf genäht sind oder gestickt sind, die gehen langsam ab. Dann sagt er, und es geht so weiter, bis man eines Tages nicht mehr wissen wird, was Siyam ist, Fasten ist. Man wird nicht einmal mehr wissen, was Salah ist, Gebet. Und Nusuk, gemeint ist entweder hier Opfern oder die Hajj. Man wird nicht mehr wissen, was ist das überhaupt. Und Sadaqa. Spenden oder Zakat, weiß man auch nicht mehr, was damit gemeint ist. Und dann sagte der Überlieferer, und auch das Buch Allahs Azza wa Jal wird eines Tages, Allah wird es wieder zu sich nehmen. Das Buch Allahs, Allah wird es eines Tages zu sich nehmen. Und deswegen wird, sagte er, auf der Erde keine einzige Ayah aus dem Koran mehr übrig bleiben. Und es werden nur noch einige Leute geben und alte Leute geben, die und alte Männer und Frauen geben, die werden sagen, unsere Vorväter, wir haben gehört, wie sie gesagt haben, La ilaha illallah, und deswegen sagen wir auch La ilaha illallah. Und dann daraufhin sagte, der Überlieferer Sallah, sagte zu Hudhayfa radiallahu anhu, ja, und was bringt ihn dann La ilaha illallah noch? Was bringt ihnen dann La ilaha illallah noch? Die beten nicht, die fasten nicht, die haben keinen Nacht, keinen Zakat, die haben das alles, die wissen gar nicht, was es ist. Dann sagte Hudhayfa nichts, sondern Sabah hat sich abgewandt von ihm. Und der Mann fragt noch einmal, was bringt ihnen dann noch La ilaha illallah? Was haben sie noch mit Islam noch zu tun? Hudhayfa hat wieder nicht geantwortet. Erst am dritten Mal geht er zu ihm zurück und sagt zu ihm, La ilaha illallah wird sie vor der Hölle retten. La ilaha illallah wird sie vor der Hölle retten. Und auch dieser Umgang, liebe Geschwister, Hudhayfa radiallahu anhu ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wie ich gesagt habe, Leute, die man liebt, und das ist nur einmal die Eigenschaft von Muslimen, sie lieben die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam allesamt, sie akzeptieren, wenn jemand wie diese Person einem etwas sagt. Wenn ein Gelehrter, den du sehr respektierst und sehr magst, mit dir hart umgeht, du wirst ihn, subhanallah, nach einigen Jahren, wenn du es nicht sofort verstehst, wirst du ihn nach einigen Jahren dankbar sein und ihm sagen, Jazahullahu khairan, möge Allah ihn belohnen, er hat mich in der Situation so und so behandelt und das war für mich eine Lektion, das war für mich eine Lehre und ich habe daraus gelernt für mein Leben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran in Surat Al-Imran im Vers 22, dass aufgrund von ungefähre Übersetzung, ja, aufgrund von Barmherzigkeit von Allah bist du gegenüber sie weich gewesen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn du zu ihnen hartherzig gewesen wärst, wenn du zu ihnen hartherzig gewesen wärst, dann wären sie rings um dir herum weggelaufen. Dann wären sie von dir alle weggegangen. Auf Deutsch, anders ausgedrückt, wenn du, o Prophet, nicht zu ihnen weichherzig gewesen wärst, wenn du nicht mit ihnen gut umgegangen wärst, die Leute wären alle von dir weg. Sallallahu alaihi wasallam. Und entscheidend ist, damit der Prophet nicht denkt, dass das seine gute Tat war, einfach heißt es, فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Das heißt, aufgrund von Barmherzigkeit von Allah. Also ist das auch wiederum eine Wohltat, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine zugeschrieben wird. Und ein Beweis dafür, dass man mit seinem Bruder immer freundlich umgehen muss, wenn man ihn auf etwas Gutes hinweisen möchte, ist, Alhamdulillah, sind immer Extrembeispiele. Wenn ich euch ein Extrembeispiel bringe von einer ganz üblen, schlimmen Person und sage ich euch, wie jemand trotzdem mit ihm gut umgegangen ist, dann beweist das noch eher, dass wir untereinander noch besser umgehen müssen. Und zwar hat uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran eine wunderbare Begebenheit mitgeteilt, und zwar in Surat Taha. In Surat Taha geht es unter anderem lange über die Geschichte von Musa alayhi salatu wassalam. Und ihr wisst, dass Musa alayhi salatu wassalam, Allah hat zu ihm gesagt, er soll zu Pharaon gehen. Und der hatte Angst vor Pharaon gehabt und davor, dass er nicht so gut reden kann. Und deswegen hat er Dua gemacht zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass Harun alayhi salam, sein Bruder, mit ihm mitkommen soll. Alayhi salatu wassalam. Und daraufhin, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die, manche Leute sagen, das ist die beste Fürsprache, die es jemals irgendwie gegeben hat. Fürsprache heißt, jemand ein gutes Wort einlegen. Weil Allah hat, der Prophet Musa alayhi salam hat Dua gemacht, hat gesagt, oh Allah, bitte schick meinen Bruder Harun mit mir. Und daraufhin wurde Harun ein Prophet. Wurde ein Prophet und von Allah ein Gesandter zu Pharao. Beide sind sie zu Pharao gegangen, weil Allah sagte zu ihnen, اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Geht beide zu Pharao, denn er hat das Maß überschritten. Er hat das schon zu viel, was er gemacht hat. Der hat ja schon behauptet, dass er Gott ist. Er hat sogar gesagt, ich bin euer höchster Gott, wie es in Surat al-Nazi'at heißt. Das heißt, er hat absolut alle Grenzen überschritten. Und اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Geht beide zu Pharao, zum Pharao, denn er hat die Grenzen, hat das Maß überschritten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Sprecht beide zu ihm weiche Worte. Weiche Worte, auf dass er nachdenken möge oder gottesfürchtig werde. Liebe Geschwister, Pharaon hat die Männer der Kinder Israels getötet. Und er hat die Frauen am Leben gelassen. Und was heißt das, die Frauen am Leben gelassen? Ja, damit sie Sklavinnen sind. Er hat die Leute versklavt. Und dann hat er sogar, als er Angst hatte, als er erfahren hat, dass ein Prophet geboren wird, und das wird der Untergang für ihn sein, hat er sogar angeordnet, dass jedes zweite Jahr sollen alle Kinder, die Jungs von den Kindern, getötet werden. Er wollte eigentlich jedes Jahr, aber da haben sie die Leute ihm gesagt, wenn du das jedes Jahr machst, dann irgendwann wir haben keine Sklaven mehr. Okay? Deswegen mach das bitte jedes zweite Jahr. Und dann haben sie das jedes zweite Jahr gemacht. Und ihr kennt die Geschichte, Harun ist offensichtlich davon gekommen und Musa a.s. wäre beinahe draufgegangen, aber ihr kennt die Geschichte, Allah hat ihn gerettet. Wie dem auch sei, diese Person, ein Massenmörder, jemand, der sogar Göttlichkeit beansprucht, wal'iyadu billah, also vollkommen durchgedreht und durchgeknallt ist, der hat so viel Übles getan, dass sogar Musa a.s. Angst vor ihm hatte, weil natürlich bei Musa war auch die Geschichte, wisst ihr, er hat aus Versehen jemanden getötet gehabt. Und er hat dann Angst gehabt, dass sie ihn auch töten werden. Okay? Aber so ist ein Tyrann. Das ist sozusagen ein Tyrann gewesen, der Pharao. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa und Harun gesagt, sie sollen zu ihm gehen und mit ihm freundlich sprechen. Und warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er kennt die Herzen am besten und er weiß, dass der Mensch mag es nicht attackiert zu werden. Der Mensch mag es nicht beschimpft zu werden. Der Mensch mag es nicht beleidigt zu werden. Wenn du so anfängst, mit jemandem ihn anzuschnauzen, dann wird er seine Ohren schließen und er wird von dir gar nichts mehr akzeptieren. Deswegen gehört es zur Weisheit, dass wenn man, bevor man jemanden irgendwie zurechtweisen möchte, dass man erstmal mit ihm freundlich spricht, dass man ihm versucht, die Stimmung aufzulockern, dass man versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Natürlich alles nach Situation. Und dann, dass man danach ihm erst darauf aufmerksam macht und ihm sagt, dass das verboten ist, was er tut. Wie gesagt, natürlich so wie das möglich ist. Manchmal natürlich lässt die Zeit einen nicht, oder lässt einen die Zeit im Stich. Ich kann nicht, wenn ich in einer Sitzung bin und irgendjemand macht etwas, was verbotenes ist, und dann sage ich nichts zu der Person, weil ich das nicht in der Öffentlichkeit sagen möchte. Und ich sage, ich warte, bis die Person alleine mit mir ist. Das geht nicht, weil das kann, dann denken alle anderen Leute, das war in Ordnung, weil man das nicht ihm gesagt hat, dass verboten ist. Ja? Und deswegen muss man manchmal in einer öffentlichen Sitzung auch auf etwas Verbotenes hinweisen, damit alle Leute Bescheid wissen, bevor sie weggehen und nach Hause gehen, dass diese Sache nicht in Ordnung gewesen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Güte oder Milde oder Freundlichkeit, in jeder Sache macht sie sich schöner. Jede Sache wird durch Güte, Freundlichkeit, durch Milde geschmückt, heißt es wortlich. Geschmückt, verziert. Und umgekehrt, jede Sache, von der du die Güte, die Freundlichkeit, die Milde rausnimmst, die wird geschändigt. Jede Sache wird geschändigt. Oder geschädigt, beides kann man sagen. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Aisha, wahrlich, Allah liebt die Freundlichkeit. Und er gibt für Freundlichkeit mehr, als er für Hartherzigkeit gibt. Das heißt, wenn man freundlich ist, erreicht man viel mehr, als wenn man gewalttätig ist. Oder gewalttätig heißt Unf, also auf Arabisch, tatsächlich Gewalt. Wenn man Gewalt anwendet, erreicht man im Endeffekt viel weniger, als wenn man freundlich ist. Und natürlich, damit wir nicht übertreiben, es kommt alles drauf an, also je nach Situation. Aber es geht uns um die meisten Fälle und Konflikte, die man hat mit anderen Leuten, mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit seinen Eltern, mit seinen Freunden, mit seinen Geschwistern, mit den Mitmenschen. Die meisten von diesen Sachen lassen sich nicht durch Gewalt beseitigen, sondern eben durch Milde. Und sagte sogar weiter, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Hadith ist Sahih Muslim, er sagte allgemein, Allah gibt für Freundlichkeit mehr, als er für alles andere gibt. Liebe Geschwister, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten wollen, wie man jemanden auf etwas Gutes hinweist und wie man jemanden auf etwas Schlechtes hinweist, da gibt es viel dazu zu sagen. Und damit wir nicht diese Sache anschneiden und danach unterbrechen müssen, verschieben wir inshallah den dritten Teil dieses Hadithes oder die dritte Sitzung auf die nächste Woche inshallah, weil wir haben noch zwei Themen zu besprechen. Einmal, wie man das macht, verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Und zweitens, den Wert, den dieses gute Gebieten und schlechte Verbieten bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Was für Belohnung man dafür erwartet und was für Strafen von Allah subhanahu wa ta'ala dadurch abgewandt werden und welche Vorteile diese Dinge haben für uns in unserem Leben. Und dafür, deswegen, da das einiges noch in Anspruch nehmen wird, noch würde ich mal vorschlagen, auch so 20 Minuten, eine halbe Stunde, wollen wir das inshallah auf das nächste Mal verschieben. Und jetzt machen wir kurz wie immer eine kurze Pause und dann haben wir inshallah heute mal ein bisschen mehr Zeit für die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum.